Die Familien der Auslandskoreaner, die mit den Staatsführern der DFRK eng verbunden waren, besuchten am 21. Dezember die historische revolutionäre Gedenkstätte Pyeongchang. Bei der Stadtrundfahrt waren sie auch in dem Palast der Wissenschaft und Technologie, dem Kindernahrungsmittelwerk Pyongyang, dem Reitclub Midim und weiteren.